Nun kehren wir zu den Aposteln zurück, zu Petrus und den anderen Jüngern und rufen uns ins Gedächtnis, dass ja auch sie mit ihrer Botschaft von Jesus als dem erhöhten Herrn öffentlich gotteslästerliche Dinge verkündeten und dass sie ihre Heilungen mit dämonischer Namensmagie zu bewerkstelligen pflegten. Sollte es ausgerechnet in diesem Falle dem Synedrium nicht möglich gewesen sein, das Volk aufzuhetzen und den Jerusalemern klarzumachen, die Jünger sind erstens Lügner und Betrüger, denn ihr Auferstehungsbeweis ist missglückt, sie sind aber auch freche Heuchler und Simulanten, denn sie wollen sich mit ihrer Gesetzestreue nur tarnen. Und was das Schlimmste ist, sie lästern mit ihren erhöhten Herrn und Weltheilern fortwährend den Allmächtigen. Was bedeutete denn schon die Rede des Stephanus gegen Tempel und Gesetz, wenn die Jünger sich stündlich mit ihren Behauptungen in den Augen der Juden gegen die Ehre des Allmächtigen selbst vergingen? Im Lichte des wirklichen Lebens betrachtet, sind jedoch all diese Erwägungen sinnlos und überflüssig. In der rauen Wirklichkeit wären nämlich die Jünger bereits in den ersten Tagen ihrer öffentlichen Propaganda verhaftet und unschädlich gemacht worden. So wenig die Apostel also Zeit gehabt hätten, als Christen öffentlich Gesetzestreue zu beweisen, ebenso wenig hätten sie als Christusverkünder in Jerusalem öffentlich Gelegenheit gehabt, durch Wunderheilungen Sympathien zu erwecken. Damit können wir einen Schlussstrich unter die Erörterungen über jene Umstände und Ursachen ziehen, die angeblich den Jüngern und ihrer Christusbewegung zugute gekommen seien. Es hat sich herausgestellt, dass im wirklichen Leben zur Zeit der Urapostel keine einzige der genannten Ursachen hätte verhüten können, dass den ersten Jesus-Anhängern vom Beginn der öffentlichen Verkündigung an drohende Verhängnis sich erfüllen zu lassen. Ja, diese Umstände hätten schon darum nichts bewirken können, weil sie in der damaligen Wirklichkeit gar nicht vorhanden waren, sondern nur dichterische Fermente darstellen, unter deren imaginärem Antrieb die Konzeptionsmaschinerie der christlichen Urgeschichte von den Fälschern in lebendigen Gang gesetzt werden sollte. Dies Vorhaben ist aber kläglich gescheitert, sogar der Auferstehungsbeweis hat sich als brüchiges Schwungrad der Aposteldichtungsmaschinerie erwiesen. Schon jetzt könnten wir auch die Zentralfrage, war die angebliche Gründung einer urchristlichen Kirche überhaupt möglich, aufgrund eines erdrückenden Beweismaterials mit einem absoluten Nein beantworten. Es gilt jedoch, vorher noch einen allerletzten relativ kritischen Notausgang zu betrachten. E. Geheime, verborgene Missionstätigkeit. Einige theologische Kritiker suchen das unvermeidliche Nein der Zentralfrage durch folgende Erklärungen aufzuheben oder wenigstens zu schwächen. Man stimmt mir bereitwillig zu, das in der Apostelgeschichte geschilderte Wirken der Apostel in breitester Öffentlichkeit sei eine geschichtliche Unmöglichkeit. Aber in Wirklichkeit habe sich die Propagandatätigkeit der Jünger auch gar nicht öffentlich abgespielt, sondern sie sei im Geheimen und Verborgenen vor sich gegangen. Damit kommen wir noch einmal auf Weizsäcker zurück, der ja bereits mit beachtenswertem Wirklichkeitssinn erkannt hatte, jede öffentliche Werbung wäre ohne Zweifel rasch unterdrückt worden. Er schreibt nun weiter: An die Stelle jener feierlichen öffentlichen Predigten in Jerusalem tritt eine ganz andere Tätigkeit. In aller Stille geschieht das, sie sagen es ins Ohr, im Dunkeln. Es gab sich von selbst, dass die Wanderung der Apostel im Lande nicht zur Ruhe kam. Oft wurde der Friedensgruß nicht angenommen, das Wort abgewiesen. Ganz in derselben Weise ist es nun ohne Zweifel auch in Jerusalem selbst betrieben worden. Auch hier war der Anfang nicht, dass am hellen Tage und von den Dächern herabgeredet wurde, sondern im Dunkeln und ins Ohr wurde das Evangelium gesprochen. Auch andere Kritiker geben eifrig zu verstehen, dass die erste Werbung in Wirklichkeit und entgegen den Angaben der Apostelgeschichte nur im Dunkeln erfolgt sein könnte. So meint Knopf, diese Verkündigung wird freilich meist nicht in der breitesten Öffentlichkeit erfolgt sein, sondern die Ausbreitung des Christentums ging von den kleinen Gemeinschaften aus, die sich in einzelnen Häusern zusammentaten. Von Ohr zu Ohr ging meist die Predigt, von Mann zu Mann schritt die Bewegung fort. In Jerusalem müssen die Jünger gleich mit ihrer Anfangspredigt einen großen Erfolg gehabt haben. Leider drückt Knopf sich reichlich unklar aus. Meist sei die Werbung nicht in der breitesten Öffentlichkeit erfolgt. In einzelnen Fällen also doch. Die Anfangspredigt der Jünger in Jerusalem scheint Knopf für eine beschränkte öffentliche, jedenfalls nicht für eine absolut geheime anzusehen. Denn der große Erfolg dieser Predigt setzt ja eine sehr große Zuhörerschaft voraus, die kaum absolut geheim zusammengeströmt sein könnte. Stellt er sich vielleicht eine Propagandarede in einer sogenannten geschlossenen Gesellschaft vor? Dann hätten wir zwar nicht eine Öffentlichkeit unter freiem Himmel, aber eine Öffentlichkeit unterm Dach. Auch den Ausführungen Weizsäckers haftet diese Unklarheit der Vorstellung an. Das zeigt sein Satz: Oft wurde der Friedensgruß nicht angenommen, das Wort abgewiesen. Weizsäcker operiert anscheinend ebenfalls mit einer beschränkten Öffentlichkeit, denn er denkt sich zwar die Apostel nicht unter freiem Himmel predigend, sondern von Haus zu Haus, auch von Ortschaft zu Ortschaft wandernd und werbend. Also ist die Propaganda nicht öffentlich, aber auch nicht absolut geheim. Dies innere Schwanken der Vorstellungen lässt bereits erkennen, dass das Gebäude der Theorie der Werbung im Verborgenen nicht sonderlich große Standfestigkeit zeigt. Unsere folgende Untersuchung wird diesen ersten Eindruck voll bestätigen. Die Theorie der geheimen und verborgenen Werbung ruht auf vier Säulen, auf vier Voraussetzungen. Erweisen sich diese Säulen als morsch, dann stürzt natürlich die ganze Theorie in sich zusammen. Die erste Voraussetzung ist, dass es den Jüngern gelungen sein müsste, heil aus der Katastrophe ihres Meisters herauszukommen. Sei es, dass sie sich durch rechtzeitige Flucht gerettet hätten oder dass sie nach ihrer Verhaftung abgeschworen hätten und vom Synedrium mit der Verwarnung, nie wieder von dem Gekreuzigten etwas verlauten zu lassen, auf freien Fuß gesetzt worden wären. Entgegen allen Bedenken will ich nun einmal diesen allergünstigsten Fall annehmen und also die erste Voraussetzung recht optimistisch gelten lassen. Die zweite Voraussetzung ist nun jedoch beim besten Willen nicht sehr haltbar. In ihrer Genugtuung, die Möglichkeit der urchristlichen Kirchengründung durch die Hypothese der Werbung im Verborgenen bedeutend wahrscheinlicher gemacht zu haben, bemerken die Kritiker gar nicht, dass sie aus dem Regen in die Traufe kommen. Denn sie bringen jetzt den Verfasser der Apostelgeschichte und sich selbst in eine nicht bloß peinliche, sondern unmögliche Situation. Lukas berichtet bekanntlich, die Predigten der Jünger seien von Anfang an in aller Öffentlichkeit gehalten worden. Wenn das aber nicht wahr ist, wenn das Auftreten der Apostel in Wirklichkeit im Dunkeln, im Verborgenen stattfand, dann muss ja dieser urchristliche Verfasser der Apostelgeschichte ein ganz gewaltiger Dichter und Lügner gewesen sein. Er stellt ja die Dinge in seiner Geschichte einfach auf den Kopf. Lukas soll sein Doppelwerk, das Evangelium und die Apostelgeschichte, nach der vorherrschenden Meinung in den 80er und 90er Jahren schwerlich später als 100 geschrieben haben. Harnack, Maurenbrecher und andere setzen das Doppelwerk sogar bedeutend früher an, nämlich bereits in die 60er Jahre. Somit hätte der Verfasser der Apostelgeschichte knapp 60 Jahre nach den wirklichen Ereignissen seinen Mitchristen und den Gegnern über allbekannte Dinge und Vorgänge die handgreiflichsten Unwahrheiten und Märchendinger erzählt. Die Frechheit des Verfassers müsste riesengroß gewesen sein, denn 30 bis 60 Jahre nach den Ereignissen lebten noch Augenzeugen, auch Gegner genug, die ihn als Lügner hätten entlarven können. Dabei betont bekanntlich gerade dieser Lukas am Eingang seines Werkes feierlich, dass er die Wahrheit berichte und sich auf Nachforschungen stütze.